know what? Or die. Die Hardcore Punk-Sendung auf Radio Z. To the left and we swing to the right, cause when there's money at stake, we gotta fight, fight, fight. I think we all know now, but we're afraid to say, ooh, the CIA's gonna kill Todd Dane. It's murder in a foreign place, oppression of a foreign race. It's murder in a foreign place, oppression of a foreign. Patriotic lads who never carried a gun, they fill them with lies and plenty of ammunition, and send them off to fight the revolution. It's murder in a foreign place, oppression of a foreign race. It's murder in a foreign place, oppression of a foreign race. Wunderschönen guten Abend, hier ist DIY or Die, die Juli-Ausgabe. DIY or Die, die Hardcore-Punk-Sendung, jeden vierten Montag im Monat hier auf Radio Z auf der 95,8. Heute wieder mit Andi an den Platten und Jess an der Technik. Hallo Andi. Hallihallo. Genau. Und wir haben jetzt als Intro MIA gehört aus Anaheim, Kalifornien, mit dem Song Murder in a Foreign Place von der gleichnamigen LP von 84 rausgekommen auf Alternative Tentacles. Und jetzt macht Andi mit seinen Neuvorstellungen sofort weiter. Bitte schön. Genau, ich habe heute zwei neue Platten dabei von zwei Ländern, aus zwei Ländern, die sehr, sehr selten eigentlich bei uns gereviewt oder vorgestellt werden. Die erste Band, die ich vorstelle, deren Platte, ist eine Band aus Japan. Und zwar ist das Think Again. Die Platte, die ich dabei habe, heißt Never und ist erschienen auf Way Back When Records und RI Records. Ich tippe mal, dass es für Ruidosa Immundicia Records steht, weil die ja mit denen auf Europa-Tour waren. Wäre meine Vermutung. Ja, die Platte ist schon 2012 erschienen, aber als sie da auf Tour waren, ist irgendwas im Presswerk oder im beim Label schief gelaufen und die Platte hat einen total mülligen Sound, total dünn und auch total total schlecht. Und jetzt wurde sie von so in gescheiten Sound wieder veröffentlicht, letztes Jahr oder so. Und ich habe sie mir jetzt erst gesichert. Ich habe gerade schon angekündigt, dass wir aus Japan eigentlich eher selten Sachen vorstellen. Es liegt zum Teil auch daran, dass ich von Japan, Hardcore und Punk eigentlich eher weniger Ahnung habe. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel zu der Musik von Think Again sagen. Also ob das jetzt klassischer Japan Hardcore ist oder was da so der musikalische Background ist oder Einflüsse sind, habe ich wenig Plan. Ich kann nur sagen, dass es sehr, sehr wahnsinniger Hardcore ist mit zum Glück wenig bis gar keinem Metal, weil das ist der Grund, warum ich Japan oft sehr ablehne, weil ich, wie, nicht nur ich, sondern wir hier bei DIY or Die Metal-Feinde sind oder auf jeden Fall Metal-Musik eher nicht so gerne hören und uns damit auch nicht auskennen. Deswegen ist Japan Hardcore für mich auch immer so ein bisschen so etwas, was Wie ich immer mit sowas? Immer etwas, wo ich erstmal immer anteste oder nachfrage, wie hoch ist denn da der Metal-Faktor in der Band? Und bei Think Again ist der eigentlich gegen null. Sehr cool ist bei der Band, die sind zu dritt und alle drei singen. Also Schlagzeuger, Basser und Gitarrist singen, was die Platte sehr abwechslungsreich macht. Überhaupt auch eine Hardcore-LP, also die Platte läuft auch auf 33, es sind auch jede Menge Songs drauf, die aber trotzdem funktioniert. Also normalerweise Hardcore, 7-Inch vom Länge immer das Beste, aber bei Think Again klappt auch eine LP. Genau, jetzt habe ich, denke ich, ein paar Worte zu Think Again verloren. Und ich würde sagen, wir hören da mal rein in den Song Deceived Life. Das ist gleich der erste Song und der ist gleich völlig wahnsinnig und durchdrehig. Und genau, viel Spaß mit Think Again, Never, Deceived Life von der Never LP. Viel Spaß. Think Again aus Japan mit dem Song Deceived Life von ihrer Never LP, jetzt in gescheitem Sound wieder veröffentlicht auf Way Back When Records und RI Records. Genau. Und rup, muss die Platte ein bisschen hören, weil sonst bin ich hilflos. Es geht weiter mit, ich habe eben schon gesagt, zwei Länder, die wir eher selten vorstellen, oder also Bands aus Ländern, die wir eher selten vorstellen. Deep Heat aus Melbourne, Australien, brandneue Band oder aktuelle Band auf jeden Fall, mit ja Post-Punk, Punk, bisschen Emo mit drinnen, abwechselnder weiblicher, männlicher Gesang, sehr auch teilweise sehr traurige Songs, sind auch Leute von Infinite Void dabei, die wir auch hier schon mal vorgestellt haben, auch eine Melbourne-Band aktuell. Genau, die Platte, die ich dabei habe, heißt Low Lights und ist erschienen auf Black Wire Records, soweit ich weiß, einem australischen Label, wo mir jetzt keine weiteren Infos vorliegen. Genau. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, bevor ich jetzt hier viel Halbwissen über diese Band erzähle. Ich werde angegrinst, zu Recht. Genau, der Song, den wir jetzt hören, heißt Clean Break von Deep Heat aus Melbourne mit von der Platte Low Lights. Viel Spaß. Das waren Deep Heat mit dem Song. Was war die Clean Break. Clean Break, genau, von der Low Lights LP, 12-inch, wie auch immer. Erschienen auf Black Wire Records, Melbourne, Punk, genau. Und es geht weiter mit Neuverstellungen von dir. Das ist richtig. Und wir machen jetzt ein bisschen... Jetzt fällt mir das Mikrofon auseinander. So, jetzt hat es kurz geraschelt. Ich mache jetzt weiter mit einer Hardcore 7-inch, weil wir das vorhin so erwähnt haben. Hier würde, glaube ich, eine LP nicht so gut funktionieren. Das ist toll, dass es eine 7-inch ist. Und zwar sprechen wir gerade von Urbanoir aus Norwegen, aus Oslo. Die haben letztens in Nürnberg gespielt mit Bloodsuckers und noch einer dritten Band, die ich gerade vergessen habe, weil ich sie mir nicht angeguckt habe. Blind Authority. Ah, okay. Nur fürs Protokoll. Auf jeden Fall, das war ziemlich geil. Die Psykisk Terror 7-inch ist die zweite der Band. Es sind vier Songs drauf. Und Hardcore-Punk mit norwegischen Texten. Und ja, die haben mit Bloodsuckers eben zusammengespielt. Diese beiden Bands haben auch personelle Überschneidungen. Bloodsuckers auch in eine ähnliche Richtung, vielleicht ein bisschen heftiger. Bisschen assiger. Bisschen assiger, ja. Aber amüsant assig. Ich fand das sehr amüsant. Die haben englische Texte, bei denen habe ich mir dann aber leider die Platte nicht mehr mitnehmen können. Sonst hätte ich die heute vielleicht auch noch gespielt. Wir hören jetzt auf jeden Fall von Urbanoir den Titelsong von der 7-inch Psykisk Terror. Rausgekommen ist die auf D-Tag Draw Punk und Solar Funeral. Und das Ganze dauert nicht lange, also schön aufpassen. So, huch, jetzt haben wir uns beim Anhören verquatscht und sind doch ins zweite Lied mit reingerutscht. Das war ein Urbanoir mit Psykisk Terror von der gleichnamigen 7-inch. Und ja, das war, wie gesagt, ganz cool. Die haben gar nicht so oft hier gespielt auf der Tour. Eine die Woche war, auf Tour müssten riesige Wege gehabt haben, die armen Leute. Ja, dann geht's gleich weiter, auch mit einer 7-inch, und zwar Nuklear Kalt aus Berlin, rausgekommen auf Hardfirst Records. Die sind unter anderem auch auf dem Berlin Tristesse Sampler, den ich ja schon vorgestellt hatte. Und zwar ist es Cruel Routine 7-inch. Das ist, glaube ich, das müsste auch die zweite EP sein, mit 10 Songs. Zwischen derb, schnellem, sehr schnellem Hardcore mit vereinzelt auch ein bisschen eher schleppenden Parts, aber gut platziert. Es ist ein sehr, sehr schickes Siebdruckcover. Kannst du mir das bitte mal kurz geben, damit ich weiß, wovon ich rede? Und zwar, also zum einen vom Motiv her ist es ganz cool, das beschreibe ich jetzt aber nicht, das müsst ihr euch halt einfach anschauen. Und auch die Innenhülle ist bedruckt. Was ein bisschen störend ist, es ist nicht ganz so schlimm wie die Vasca 7-inch, aber auch diese 7-inch... Duftet? Ja, riech mal. Das ist nicht so gut. Ja, es ist nicht so erschlagend, aber es ist kein angenehmer Siebdruckgeruch. Siebdruck riecht ja manchmal auch ganz nett, ganz gut, aber das ist eher so wieder... Nee, muss nicht unbedingt sein. Aber das Motiv ist auf jeden Fall ganz cool, und es geht ja nicht um den Geruch. ja, was wollte ich noch sagen? Ja, also abgesehen davon, dass es nicht ganz so spektakulär riecht wie die Vasca, ist es eine ganz coole 7-Inch, wie gesagt, mit 10 Songs. Das heißt, das Lied, das wir uns jetzt anhören, ist noch kürzer als das gerade. Andi und ich werden uns jetzt währenddessen nicht unterhalten. Nee, nicht so freuen. Und wir hören den letzten Song, der heißt Zeit. Bitteschön, Nuclear Cult. Nuclear Cult mit Zeit von der Cruel Routine 7-Inch rausgekommen auf Hardfest Records. Das war's auch schon. Ja. Und jetzt mache ich mit einer Platte weiter, die musikalisch in eine komplett andere Richtung geht. Und zwar habe ich mir letztens die neue Street Eaters LP gekauft, die Blood Muscles Bones, rausgekommen auf Contrast und Nervous Intent. Und es ist die zweite LP. Ich habe heute lauter zweite Erscheinungen mit dabei, fällt mir gerade auf. Das ist ein Duo aus Berkeley, Kalifornien und die Platte hat auch ein wunderbares Layout, wenn du mir die auch bitte mal reichen möchtest. Ja, dankeschön. Wobei die hier ein bisschen tricky ist, genau, weil hier fällt nämlich alles raus, was da so mit dabei ist. Und zwar hier ist es ein sehr, ja wohl sehr dick ist übertrieben, es ist ein mitteldicker Pappkarton, mit einem Hochdruckverfahren bedruckt. Also das sind so Vertiefungen und dann glaube ich auch noch mit Siebdruck. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und haptisch sehr angenehm. Ist auch ein tolles Motiv mit so prähistorischen Fischmotiven. Und dann zum Aufklappen und dann fallen lauter Sachen raus, unter anderem das Textblatt und die nochmal bedruckte Innenhülle auf der Innenhülle, auf der noch Fotos sind und Texte sind, wie gesagt, mit dabei. Und das Vinyl ist goldfarben. Mhm. Und als ich das gelesen habe, konnte ich mir nicht so wahnsinnig viel drunter vorstellen, weil ich glaube, ich noch nie goldenes Vinyl gesehen habe vorher. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es sieht ein bisschen karamellig aus, finde ich. Es sieht sieht appetitlich aus. Ja. Ja, und es ist eine sehr, sehr schöne Platte. Ich mag die Band ja sowieso total gerne. Ich mochte die Platten schon, bevor ich die Band gesehen habe. Und dann haben die ja vor 2012? Wann haben die nie gespielt? Müsste 2012 gewesen sein, ja. Mit Absurdo in Erlangen im Jugendhaus, was ein super Konzert war, weil beide Bands total geil waren. Zwei unterschiedliche Bands, die aber sehr, sehr gut zusammengepasst haben. Und es ist ein perfektes Konzert nahezu war. Ja. Musikalisch und von den Leuten, die da waren und der Atmosphäre und allem drum und dran. Und Street Eaters sind so eine tolle Band, die sind zu zweit und es baut sich wahnsinnig viel auf und sind musikalisch einfach großartig. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Es singen beide manchmal, also sowohl Schlagzeugerin als auch Bassist, es ist ja keine Gitarre mit dabei, manchmal zusammen, manchmal abwechselnd. Und auf dieser Platte sind 10 wieder sehr, sehr treibende Songs. Und eben mit diesem typisch, also für Street Eaters typischen abwechselnden und manchmal gemeinsamen Gesang, sehr, ja, eher persönliche Texte, aber auch sehr gut geschrieben, also die gefallen mir also zum Teil sehr, sehr gut, haben selber auch diverse Videos aufgenommen, die auch sehr schön sind, da könnt ihr mal gucken, wo man halt im Internet so nach Videos guckt und es war jetzt auch gar nicht so einfach, von der Platte ein Lied auszusuchen, weil ich die wirklich von Anfang an bis Ende sehr, sehr cool finde. Ich habe mir jetzt den vierten Song von der ersten Seite ausgesucht, Dead Parts. Und Street Eaters kommen im Herbst auf Tour und am 31. Oktober spielen die in Erlangen. Das ist Halloween. Der Abend vor Allerheiligen. Ja, Entschuldigung. Und Und da spielen die in Erlangen im Jugendhaus und da freue ich mich schon ganz fürchterlich drauf. Das werden wir dann auch nochmal, wie immer, rechtzeitig ansagen. Und jetzt hören wir da aber einfach schon mal rein in diese neue Platte und hören Dead Parts von Street Eaters von der Blood Muscle Bones EP. Viel Spaß. Street Eaters mit Dead Parts von ihrer neuen LP. Und nun machen wir mit dem Veranstaltungskalender weiter, der jetzt für den Sommer nicht so groß ausfällt. Aber ein bisschen was ist los. Das heißt, ihr könnt euch diese Daten im Kalender notieren und dann da auch bitte vorbeischauen. Und zwar geht's los am Mittwoch, den 30. Juli im Projekt 31. Ja, also übermorgen mit Mob Rules und Perspex Flash, zweimal sehr abgefuckter Hardcore aus England, sehr lohnenswert. Wir werden vor Ort sein. Ja, und werden uns das mal anschauen. Und dann am Freitag, den 1. August, ist in Erlangen im Jugendhaus ein Geburtstagskonzert. Genau, das unser geliebtes Erlanger Jugendhaus feiert seinen 5-jährigen Geburtstag mit drei Screamo-Hardcore-Bands. Einmal Ötschne, wir wissen es nicht, oder durchgestrichene Null, Jine, aus Italien mit Dir in the Headlights, Hardcore aus, das war mir nicht bekannt, die Abkürzung. Da war eine ich hätte sie natürlich auch mit aufschreiben können, hätten wir zusammen rätseln können. Stattdessen habe ich ein Fragezeichen auf unsere Schrauliste gemacht. Dann kann ich jetzt leider nicht mitraten. Ja. Also doch, ich könnte schon raten. Vielleicht sind sie ja aus Spanien. Vielleicht. Oder aus Japan. Oder aus Wir wissen es nicht. und dann noch Volta mit Emo Hardcore, auch aus Italien. Genau, vielleicht kommt die dritte Band auch einfach aus Italien. Genau. Ja. Das könnte durchaus sein. Da ich hätte jetzt zum Beispiel hier H gelesen, ja? Dein IT. Ungarn. Ja. Ja. Wer weiß. Aber das wird man dann ja noch rausfinden. Notfalls kann man die Bands einfach fragen. Oder vielleicht erzählen sie einem das auch. Genau. Am Tag drauf, am Samstag, den 2. August im Projekt 31, spielen dann? Frau und Assassinato del Poda. Magst du da über beide Bands ein bisschen was erzählen und was zeigen? Zeigen? Oder vorspielen, ja. Zeigen kann man schlecht übers Radio. Frau sind aus London, die habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Eine sehr coole, schräge Post-Punk-Hardcore-Punk-Band. Die haben bisher ein Demo-Tape rausgebracht und jetzt zur Tour ist eine 7-Inch draußen rausgekommen auf Static Shock Records. Die haben die dann mit dabei. Ich habe jetzt erstmal noch einen Song vom Demo mit dabei und ich habe vergessen, welchen Song ich irgendwann schon mal vorgestellt habe und habe auch nicht mehr nachgeguckt. Es kann sein, dass das jetzt derselbe Song wieder ist. Ich habe mir Trouble ausgesucht, der ist sehr, sehr geil. Und zweite Band an dem Abend sind Assassinato del Poda aus Spanien. Und es ist so schlichter Anarcho-Punk. Bisschen rumpelig. Beide Bands habe ich gestern in Berlin gesehen. Und ich fand das ziemlich geil. Und ich freue mich voll, dass die am Samstag in Nürnberg spielen im Projekt 31. Und es ist eine besondere Empfehlung. Also schaut da mal vorbei. Und wir hören jetzt Frau mit Trouble. Das war eine Frau mit Trouble von ihrem Demo-Tape. Und wie gesagt, die habe ich gestern in Berlin in Beirut gesehen. Unter widrigen Umständen. Draußen hatte es ungefähr 100 Grad und in Beirut mindestens 150. Aber es war cool. Es war angenehm. Es war nachmittags. Es gab Kuchen, den man auch nicht wirklich essen konnte, weil es so heiß war. Aber es war guter Kuchen. Schmolz, war flüssig. Ja, ja. Und Eiskaffee und diverse Sachen. Und es ist ein cooler Laden. Ich war da gestern tatsächlich zum ersten Mal. Weiter geht's dann am Donnerstag, den 7. August, im K4, im Zentralcafé. Genau, da spielen Tidal Sleep und Akela. Die machen beide Hardcore und sind aus Deutschland. Mehr weiß ich jetzt zu den Bands nicht zu berichten. Ist beides, soweit ich weiß, eher modernerer Hardcore. Hm. Also ebenfalls wie Japan-Metal-Hardcore, nicht unsere Baustelle. Das ist richtig. Dann geht's weiter am Tag drauf, Freitag, den 8. August, wieder im Projekt 31, weil da geht's ja jetzt gerade richtig los mit Konzerten. Aber hallo. Und da spielen dann zwei Bands? Genau, zwei relativ lokale Bands. Obwohl ein Mensch aus Leipzig und ein Mensch aus Stuttgart mitspielt, sind trotzdem Großteil Leute aus Nürnberg und Erlangen. Und zwar spielen I Refuse zusammen mit Honeymoon, die dort ihr zweites Konzert spielen. Die haben jetzt im Juni ihr Debüt gegeben im Erlanger Jugendhaus und das ist jetzt Konzert Nummer 2 und ich bin schon gespannt, wie es wird. Ja, ich darf auch gespannt sein. Definitiv. Und das erste Konzert fand ich ziemlich cool und jetzt beim zweiten wird sich dann bewähren, ob dieser erste Eindruck gehalten werden kann. Ja. Dann geht's weiter Montag, 11.8. im K4, auch wieder dann im im Zentralcafé mit Perfect Pussy aus den USA, werden als Noise Punk angekündigt. Ich habe sie mir noch nicht anhören können. Ich kann es nicht beurteilen. Die Beschreibung hat sich auf jeden Fall ganz interessant angehört. Und Andalusia aus Münster, auch mit Nasenpunk, mit Noise Punk angekündigt. Ja, wir werden sehen, was uns dort erwartet. Und dann am darauffolgenden oder übernächsten Montag, den 25.8., ist die nächste DIY or Die-Sendung, die August-Sommerloch-Sendung. Mal schauen. Genau, mal schauen, was dann da passiert. Aber ja. Genau, das waren die Veranstaltungstipps für den Juli und August. Nachzulesen wie immer auf unserem Blog www.diyordie-radio.blogspot.de. Da könnt ihr diverse Infos finden. Und wenn wir irgendwas vergessen haben und es uns noch rechtzeitig auffällt, dann werden wir das dort auch ergänzen, weil es kann ja nie alles abdecken, was wir hier so empfehlen. Und normalerweise machen wir den Veranstaltungskalender immer 9:02, ganz schnell noch. Und heute machen wir ihn erst kurz nach Hälfte der Sendung. Und es liegt daran, dass wir noch Sachen dabei haben. Bisschen älteres Zeug. Und die Jessie möchte beginnen mit einer 7-Inch, die sie dabei hat. Mhm. Und zwar habe ich die, glaube ich, einfach einmal vergessen mitzubringen. Wahrscheinlich, weil es auch wieder so eine 7-Inch ist, wo ich so halb beleidigt war, weil es sind nur 2 Songs drauf. Aber es ist eine Band, die ich sehr, sehr mag. Es ist No Static. Und es ist eine selbst rausgebrachte 7-Inch von 2012 schon. Und wir hören den Song Never Be a Mad. Wie spricht man es denn auf Englisch? Märtyr. Martyr. Wie das Tier? Nein. Ja, genau. Diesen Song hören wir uns jetzt an. Und danach macht dann Andi mit einem Sommersong-Block weiter. Genau. Weil es draußen stürmisch und regnerisch ist. Genau, hier ist so ja. Sommergewitterstimmung angesagt. Ja. Heute war es ja auch wieder sehr heiß. Und das heißt, jetzt geht's erstmal nochmal ab und dann schöne Sommermusik. Jetzt bin ich gerade, wo muss ich denn? Ach, hier muss ich hin. Okay, alles klar, No Static. Thank you. Das waren No Static. Und jetzt geht's, wie gesagt, mit einem sehr, sehr schönen Sommerset weiter. Wobei das ja trotzdem auch sommermäßig war, weil die ja aus Kalifornien sind. Da ist alles Sommer. Genau. Das ja, ist immer Sommer und alles hat irgendwie mit Sommer zu tun. Also oder? In San Francisco, so ja pauschal, aber in San Francisco ist es ja immer relativ kühl. Und man erkennt ja Touristen in San Francisco daran oder in der Bay Area daran, dass sie im Sommer, dumm wie sie sind, mit kurzen Hosen herumlaufen, obwohl es dort eigentlich bitterlich kalt ist. Diesen Fehler habe ich damals ja gemacht. Auch. Aber nur einmal? Nur einmal, ich war ja da nur einmal da, aber... Du würdest das nie wieder tun? Nee, diesmal lange Hosen einpacken und genau, so viel dazu. Dafür haben die dort keinen Schnee, also es passt schon. In San Francisco. Also auch wieder im Sommer natürlich auch nicht, aber auch im Winter nicht. Also ich finde ja, find ja Schnee nicht so schlecht, aber zumindest habt ihr jetzt auch noch Reisetipps von uns bekommen. Das ist doch super. Genau, ja. Ja, es geht jetzt sommerlich zu. Ich dachte mir, aufgrund der schönen Temperaturen der letzten Wochen und auch immer noch, auch wenn es draußen ein bisschen düsterer ist, es ist immer noch sehr warm und ich bin ja ein großer Sommerfanatiker. Dem Andi kann es nicht heiß genug sein. Dir hätte das gestern in Beirut so gut gefallen, du hättest dich da pudelwohl gefühlt. Ja, auch wenn wir hier keine Meinungsmache machen dürfen, ich möchte trotzdem diese Song auch ein Big Fuck You an alle ständig Jammerer, die im Winter jammern, dass es zu kalt ist, im Sommer jammern, dass es zu warm ist, denen es nie schön genug ist und zurzeit ist es ausnahmsweise sogar mal, finde ich, schön draußen für mich. Ich fühle mich wohl und deswegen gibt's jetzt ein Sommerset. Genau, los geht's mit einer Band, die man erstmal gar nicht mit Sommer in Verbindung bringt, sondern eher mit Saufen, Gewalt und Fußball und Oi, nämlich Blitz aus England. Blitz haben aber auch einen wunderschönen Sommersong geschrieben, nämlich Nation on Fire, der ist erschienen auf ihrer Voice of a Generation LP. Police are running, facing defeat, cities burning in the summer heat, ist der Refrain. Und ja, es geht um jugendlichen Spaß im Sommer. Genau, das ist der First Song, den ihr hört von meiner Sommerhitliste. Dann geht es ein bisschen weiter nördlich nach Nordirland zu den Undertones, die auch einen wunderschönen Sommersong gemacht haben mit dem sehr, starken Titel Here Comes the Summer. Wunderschöne Pop-Punk-Hymne. Undertones übrigens eine Band, die den Begriff Pop-Punk verdient hat. Nicht wie vieles, was sich heutzutage Pop-Punk schimpft und was unter Pop-Punk verstanden wird. Undertones, das ist Pop-Punk. Weiter mit Meinungsmache. Und, nur damit ihr Bescheid wisst. Und dann danach zuletzt dann die Sommerkönige und Pop-Punk-Könige aus New York City, und zwar die Ramones, die eine wunderschöne Coverversion von California Sun auf ihrer zweiten LP Leave Home gemacht haben. Ich weiß nur leider nicht, von wem das Original ist. Das ist jetzt natürlich hier... wenn man schon so gescheit daherredet, wie ich die ganze Zeit, sollte man dann auch wissen, woher das Cover ist. Aber zumindest weiß ich, dass es ein Cover ist. Es gibt ja auch viele Leute, die hören sich Coversongs an und wissen nicht, was sie einen Coversong hören. Ja, so bin ich schon einen Schritt weiter. Ich werde nochmal recherchieren und es herausfinden. Ist bestimmt irgendeine nette alte Surfband. Genau, und California Sun ist, wie der Name schon sagt, eine Hymne an Kalifornien. Da wären wir wieder bei No Static und Street Eaters, haben den Weg wieder zurückgefunden und jetzt geht es los mit Blitz, Nation on Fire. Und wem das jetzt alles zu wird, zu kompliziert und zu viel Blabla war, ich möchte unseren Blog empfehlen, dort könnt ihr die Setlist nachlesen und euch dann mit den Bands näher beschäftigen, weil alle drei Bands ja Kultbands sind, die wir sehr lieben. Und jetzt viel Spaß mit Blitz.

skin off the scope. I be a little chick wherever you go. Oh, oh, oh, and I walk, and then I walk. I twist, and then I twist. And I shimmy, and then shimmy. And I fly, and then fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Yo, das waren die Ramones mit California Sun. Davor habt ihr gehört die Undertones mit Here Comes the Summer und davor die großartigen Blitz. Übrigens die einzige wirkliche Oi, Skinhead, was auch immer Band, die mir gefällt. Heißt eigentlich auch Gutes über mich. Und ja, jetzt wo alle Ramones tot sind, spielen wir hier bei DIY or Die auch mal Ramones. Genau. Und wir haben gerade überlegt, dass wir sehr viele wichtige klassische Punkbands hier noch gar nicht gespielt haben. Wir haben hier noch nie Sex Pistols gespielt, wir haben noch nie NoFX gespielt, wir haben noch nie Pennywise gespielt. Und ja, wir müssen die Zeit noch ein bisschen überbrücken. Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass du hier albern werden sollst. War das zu albern? Das war jetzt hart an der Grenze. Ich habe die Grenze auch nicht erwartet. Oh, das tut mir leid, weil so bewege ich mich. Überrumpelt. Ja. Da konnte ich gar nicht drauf reagieren. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich so bla bla, ja, als Intro spielen wir ja oft alte Sachen, ja, die wir so auskramen, weil ansonsten stellen wir ja eher neue Sachen vor. Und dann wirfst du hier so Sachen wie NoFX und Pennywise in den Raum. Ja. Jetzt bin ich sprachlos. Ja. Ja, pardon. Dann aber, um mal zurückzukommen wieder zur knallharten musikalischen Recherche. Du hast ja eben dank Internet herausgefunden, wer denn das Original von California Sun geschrieben hat. Der Song ist von 1961 und written wurde er bei Henry Glover, Morris Levy und Original Artist Joe Jones. Nur und, fürs Protokoll. Und unter anderem von The Byrds wahrscheinlich erstmal performed, recorded by Rivera's Dictators, Ramones, Bobby Fuller. Ja. Oder Fuller. Fuller. Ja. Das wollten wir euch noch sagen, weil wir euch natürlich nicht unwissend aus dieser Sendung hier rausgehen lassen wollten. Deswegen haben wir umgehend für euch nachgeguckt, damit ihr Bescheid wisst. Ja. Und ich habe noch einen Outro-Song dabei, der jetzt ein bisschen früh kommt. Falls wir dann zu früh fertig sind, hört ihr dann noch irgendwas Schönes danach. Auch ein sehr sommerlicher Song, den ich aber schon mitbringen wollte, bevor ich einen Sommersong spielen wollte. Und zwar ein Song von The Dickies aus Los Angeles, von ihrer dritten LP, 12-Inch, wie auch immer man das da nennen mag, weil es nicht so viele Songs drauf sind. Stukas Over Disneyland heißt die Platte, die habe ich letztens auf dem Flohmarkt gefunden, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich großer Dickies-Fan bin. Trotz diverser Entgleisungen des Sängers, der Sänger der Dickies ist Conservative Punk Mitbegründer. Ich weiß nicht, ob das ihr lieben Hörer und Hörerinnen noch kennt, ob ihr damals, als George Bush an der Macht war, schon auf der Welt wart, gab es ja in Amerika, in der Punk-Welt, einen riesigen Streit zwischen, hey, wir wählen die Demokraten und hey, wir wählen George Bush. Und da gab es dann so Quatsch wie Punk-Voter, der sich für die Demokratische Partei eingesetzt hat, und noch viel, viel größeren Quatsch, nämlich Conservative Punk. Die haben sich für George W. Bush und das erzkonservative christliche Amerika eingesetzt, und da waren unter anderem The Dickies dabei. Das nur zur Info, damit man weiß, was man hört und es auch gegebenenfalls kritisieren kann. Ja. Der Song ist aber von 1984 und ist deswegen lange vor der Zeit, und ich glaube, damals waren es richtig coole Leute und haben Bestimmt. Haben Ganz einen sicher. Song. Da hatten die noch Ideale und genau. Eine richtig gute Einstellung. Ja, die gute Einstellung hört man auch in dem Song. Der Song heißt nämlich Stukas Over Disneyland und ist ein Song über Disneyland natürlich, aber Disneyland wird beschrieben, wenn ich den Song richtig verstanden habe, er ist sehr kryptisch, handelt von Disneyland als eine Art faschistischem Reich, wo Master Mouse regiert. Und ja, ein wunderschöner Popsong, der letzte Song auf der großartigen Dickies-Platte. Genau, den hören wir jetzt an und danach werden wir, wenn noch Zeit ist, noch irgendwas Schönes rauskramen. Genau, das überlegen wir uns, während wir jetzt Dickies anhören. Genau, und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder beim Sommerloch im August. Genau, am 25. war das, glaube ich. Und sehen uns wie immer auf den Konzerten. Kommt ja dahin. Genau. Viel Spaß und noch einen schönen Sommer euch allen. Ciao.